Ja, es war echt eine schöne Zeit. Grüße gehen alle raus, die mir geholfen haben. Vielen Dank, ja. Hab keine Lust mehr, dem Druck nachzulaufen. Alle wollen das eine, ich hab den wahren Glauben. Ich bin hier und seit ich damals on stage war, ist für mich alles anstrengend und der Weg hart. Ich hörte Leute immer sagen, Junge, schau nur auf dich, kopier keine Styles, Hip-Hop braucht dein pures Ich. Ich hab mir damals gedacht, wird sicher richtig nice. Heute ist es nicht mal witzig, bloß was ich jetzt weiß, ist, ich muss achten auf Reim und Flow-Variation. Weiß nicht, warum mir der Spaß fehlt, der Flow ist doch betont. Immer gelingt es mir nicht, die Ruhe zu bewahren. Will auch nicht mehr zahlen für qualitätlose Waren. Die wahren Sieger sind Leute mit eigenem Willen. Zeige den Willen und du wirst, wie ich reife, ring. Nehme für mich dieses Lied als kleinen Trostpreis und oft, dass dieses Lied mir in der Not bleibt, mir dann noch den Weg zeigt, der zu überstehen bleibt. Hätte ich früher gesehen, wäre ich früher am Gehen und wäre ich damals noch viel klüger gewesen, hätte ich mich sofort auf den Zug der Liebe begeben. Ich siege eben mit meiner Freundlichkeit. Ich zeige, es hat Wert, wenn man freundlich bleibt. Es war eine schöne Zeit, die ich mit Rap verbracht hab. Oh, so spät, es wird Zeit, dass ich gute Nacht sag. Wer vieles einfach ehrlich, den Leid sagt, ohne Verantwortung viel Macht. Ja, ja, ja, so bleibt das, aber in diesen Jahren erfahren, was Verantwortung heißt und das mitmacht auch, die Verantwortung steigt. Leben und Sterben ist für mich alles im Rap. Zeigen oder meiden, es zeigt mir nur Rap, warum es mir wert war, mich zu verbessern. Warum? Dann hör mal die Tracks von heute und gestern. Lauf immer geradeaus, doch komm niemals an. Der Weg ist unendlich, bin ich im Niemandsland. Es geht niemand an, ob ich bin, wie ich bin oder ob ich war, wie ich war. Finde, das stimmt, willst du gewinnen, dann schaff deinen Willen dahin, wo ich mir auch klar bin und sag, chillen hat Sinn. Grad klingt, als würde ich mich für den Größten halten, bin aber nur Mittelmaß in diesen blöden Zeiten, wo die blöden Reifen und die Intelligenz auszieht. In der Zeit, wo es keine intelligente Frau gibt, bevor du aufgibst, Junge, ich hatte die gleichen Probleme, ich kann sie sogar von weitem nur sehen. Bleib in der Szene, auch wenn du einen nahen Zweifel hast. Nur Doubt war mein Motto, weil es viele Neiler gab. Heute hab ich endlich wieder Spaß am Rappen, einfach einen Text in meinen ganzen Tag zu stecken. Rap zu lieben, als wär schon immer mein Leben. Das zeigt Leben, es gibt einen Grund, das weiterzugeben. Klug reden kann jeder, wenn er es genug geübt hat. Aber das ist meine Vergangenheit, die mir genügt hat. Andererseits, von der ich für die Zukunft noch mehr will, damit jeder Vers killt und jeder wirklich mehr will. Einfach gesagt, ich will üben für noch mehr Spaß, damit ihr alle da draußen von mir noch mehr habt. Wer vieles einfach ehrlich, den Leitsatz ohne Verantwortung viel macht. Ja, ja, ja, so bleibt das, aber in diesem Jahren erfahren, was Verantwortung heißt und das mitmacht auch, die Verantwortung steigt. Leben und Sterben ist für mich alles im Rap. Zeigen oder meiden, es zeigt mir nur Rap. Warum es mir wert war, mich zu verbessern. Warum? Dann hör mal die Tracks von heute und gestern. Yeah, yeah. Wer vieles einfach ehrlich, den yeah. Leitsatz ohne Verantwortung viel Macht. Ja, ja, ja, ja, so bleibt das. Hab in diesen Jahren erfahren, was Verantwortung heißt und das mitmacht auch, Leute. Die Verantwortung yeah. steigt. Leben und Sterben ist für mich alles im Rap. Zeigen oder meiden, es zeigt mir nur Rap. Warum es mir wert war, mich zu verbessern. Warum, dann hör mal die Tracks von heute und gestern.